Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich lebe mit einer Lüge. Wer von euch lebt mit einer Lüge und hat etwas ganz Gravierendes zu verheimlichen? Niemand weiß etwas davon. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht los mit Boris und Boris ist 21 Jahre alt. Boris. Ja, hallo Domian. Hi. Ey, deine Sendung finde ich erstmal voll klasse. Vielen Dank. Und freue mich richtig, dich mal am Hörer zu haben. Das ist schön. Freue ich mich auch. Ja, okay, ich will mal loslegen. Ja. Also, ich war mit meiner Freundin in der Diskothek und habe da eine total tolle Frau kennengelernt. Mhm. Und, ja, ich wollte eigentlich nur eine Nacht mit der verbringen. Ach, das wolltest du schon in der Disco? Nein, also ich bin hinterher mit ihr nach Hause gefahren und danach ist sie auch für 2 Monate weg gewesen. Moment. Mit wem warst du in der Disco? Mit deiner Freundin? Mit meiner damaligen Freundin. Ja, und hast dann da eine andere Frau kennengelernt? Genau. Meine Freundin hatte ich dann nach Hause gebracht und bin wieder zurück in diese Diskothek gegangen. Ja. Was halt übel ist, aber ich wollte diese Frau einfach wiedersehen. Ja. Ja, und habe mich auch ganz gut mit der verstanden. Und nach 2 Monaten ist die halt wiedergekommen. Die ist halt, die haben uns halt kurzzeitig noch getroffen und 2 Tage später ist sie zurück nach Polen gefahren. Diese Frau? Ihre Familie. Mhm, ja. Genau. Und ich hatte ihr damals in der Diskothek erzählt, dass ich 24 Jahre alt bin und dass ich einen Beruf nachgehe, was ich jetzt auch hier nicht sagen möchte, weil das, vielleicht kennt man mich ja auch. Ja. Und ja, sie hat das geglaubt. Mhm. Ja, und aus diesen paar Nächten wurde Liebe. Mhm. Sie hat sich in mich verliebt und ich habe mich in sie verliebt. Und das war die erste Frau, die ich wirklich richtig geliebt habe. Mhm. Und hatte halt Angst, ihr davon zu erzählen, dass ich sie angelogen habe und habe das 1 Jahr lang so weitergemacht. 1 Jahr lang? Genau. Was ist denn dann jetzt, das habe ich auch noch nicht verstanden, mit deiner damaligen Freundin passiert? Ja, mit der habe ich 2 Wochen später Schluss gemacht, nachdem ich die Frau kennengelernt habe. Mhm, ja. Und ja, wir waren danach eigentlich sehr glücklich zusammen. Mhm. Was heißt glücklich? Sie war verheiratet. Mhm. Also du hast dich jetzt 1 Jahr belogen, was dein Alter angeht. Genau. Was ja nun keine große Sache ist, von 21 auf 24. Und mein Bruder, ich war damals 19. 19, ja, na gut. Und hab's ihr halt nie gesagt. Mhm. Und eines Tages habe ich mir gedacht, ey, du musst ihr das sagen. Ist das denn ein Beruf, du musst ihr nicht sagen, das verstehe ich schon, der, also gerade nicht, es ist kein normaler Beruf ist, oder wie? Doch, es ist schon ein normaler Beruf. Und warum hast du dann nicht die Wahrheit gesagt? Also ich war damals, muss ich dazu sagen, habe ich in einer anderen Tätigkeit gearbeitet. Und das wusste sie, dass ich nebenbei arbeite, aber nicht komplett. Hm. Ja, ist mir jetzt ist egal. Also du hast auf jeden Fall nicht deinen Beruf genannt, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Und hast eine ganze Woche, ein ganzes Jahr das verheimlicht. Und dann? Genau. Und irgendwann habe ich dir dann erzählt und hätte erzählt, dass habe ich ihr erzählt, dass ich dann da gekündigt habe. Mhm. Hat sie dann auch geglaubt. Mhm. Und dass ich halt 19 bin. Mhm. Beziehungsweise dann war es dann 20. Und ja, sie war sehr enttäuscht darüber. Mhm. Aber es ist weitergegangen. Mhm. Und halt bis vor ein paar Monaten. Und da ist halt alles den Bach runtergegangen und alles vorbei. Auch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du damals nicht die Wahrheit gesagt hast. Doch, glaube ich schon. Warum? Seitdem ich die Wahrheit gesagt habe, waren wir mal eine Woche dann wieder auseinander, wieder zusammen, weil irgendwie konnte sie mir nicht mehr glauben. Weißt du, Boris, das ist jetzt so schwer nachzuvollziehen. Was das Alter angeht, würde ich sagen, das ist Kleinkram. Das dürfte eigentlich nicht dazu führen, dass eine Beziehung kaputt geht, weil man da nicht die Wahrheit gesagt hat. Nun weiß ich ja nicht, was das mit dem Beruf auf sich hat. Vielleicht verbirgt sich da eine gravierendere Lüge oder eine größere Kränkung oder Verletzung hinter. Das ist so schwer jetzt nachzuvollziehen für mich. Sie hat ja auch damals, sie hätte nie gewusst, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Ich habe ihr erzählt, ich habe dort gekündigt. Mhm. Also, das war eine Lebenslüge, da hast du 1 Jahr mit gelebt und hast jetzt bitter dafür bezahlt. Leider, auch mit Krankenhaus. Wie mit Krankenhaus? Ja, so, sie ist verheiratet gewesen. Mhm. Und wo es dann auseinandergegangen ist, war ihr damaliger oder ist ihr jetziger Mann auch immer dazwischen gewesen. Mhm. Er wusste von mir, sie hatte mit ihm Schluss gemacht. Wir waren, also es gab eine Schlägerei oder was? Ja, zu Schlägerei nicht, aber er hat mich im Hinterhalt K.O. geschlagen. Also Lehre aus der ganzen Sache, Wahrheit sagen, oder? Ja. Auf dass dir das nicht mehr passiert, lieber Boris. Alles Gute. Will ich nicht hoffen. Domian, kann ich nur eine Autogrammkarte? Ja, leg bitte auf, wir rufen dich nochmal an und dann wegen der Adresse. Alles klar, tschüss. Tschüss. Das Thema heute Nacht heißt, ich lebe mit einer Lüge oder ich habe mit einer Lüge gelebt. Wenn ihr mit mir reden wollt, 0180 5678 111. Es geht weiter mit Martina und Martina ist 27 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Martina. Ja, mein Problem ist also, ich habe Silvester einen Jungen kennengelernt und haben dann was getrunken. Und ich bin dann mit ihm nach Hause gegangen. Ja, und dann habe ich mit ihm geschlafen. Und praktisch jetzt ist das Problem, ich bin seit 5 Jahren verheiratet. Und, also ich bin schwanger geworden von der Nacht da. Und praktisch bin ich seit 5 Jahren verheiratet, ne? Und mein Mann ist also eigentlich zeugungsunfähig. Ich kann diese Geschichten manchmal nicht mehr hören, Martina. Mit diesem einmal schlafen und dann schwanger werden. Habt ihr denn nichts im Kopf, Mensch? Warum nehmt ihr denn keine Gummis? Tja. Also wie oft ich das hier schon gehört habe und ich kriege immer die Oberkrise mittlerweile. Tja. Du bist eine erwachsene Frau. Bist du denn so, warst du so blau oder was ist da passiert? Nicht nur wegen der Schwangergeschichte, sondern auch wegen safer Sex und wegen AIDS-Vorsorge. Und man muss es ja nicht immer und immer wieder sagen. Ich sag, wir haben beide nicht dran gedacht. Aber wie kann man denn da nicht dran denken? Das ist mir mittlerweile schon so blöd, dass ich überhaupt kein Verständnis mehr dafür habe. Nur ist es passiert. Ja. Nur ist es passiert. Tja, du bist schwanger. Ich bin schwanger, ja. In der wievielten Woche jetzt? Wir rechnen mal durch. Naja, schon ganz schön, ne? Ja. Ja, und wenn mein Mann kommt und sagt hier, was denn los ist und sowas, dann weiß ich mir jedes Mal eine andere Ausrede einfallen. Also du hast ihm noch gar nicht gesagt, dass du schwanger bist? Nein, weil er zeugungsunfähig ist. Genau. Ja, nun rennt die Zeit dir davon. Ja. Es dauert nicht mehr lange, dann sieht er es. Ja. Dann werde ich es ihm wohl oder übel sagen müssen, ne? Dir steigt das Wasser quasi wöchentlich immer höher, ne? Ja. Stimmt. Wie denkst du denn, wie er darauf dann reagiert? Also, zuerst habe ich gedacht, vielleicht wird er doch vielleicht positiv reagieren, ne? Und ich habe jetzt mit einer Freundin drüber gesprochen, einer guten Freundin, und sie meint, ob er vielleicht ausrastet, ne, und an Scheidung denkt. Also, ich weiß es nicht. Ja, du kannst ihn ja am besten einschätzen, ne? Ja. Du bist ganz unsicher, du weißt gar nicht. Es könnte so sein, es könnte auch so sein. Genau. War denn für dich eine Überlegung, nachdem du das dann gemerkt hast, im Januar, das Kind abzutreiben? Nein. Nein. Nein, auf keinen Fall. Kennst du denn, hast du noch Kontakt zu diesem Mann? Nee. Ach du? Nicht mehr. Das heißt, du könntest auch gar keinen Kontakt herstellen? Nee, gar nicht. Der ist weg. Es ist einmal passiert, er ist weg. Genau. Ich bin zwar nochmal da gewesen, wo wir uns getroffen haben, aber. Nichts. Wo war denn dein Mann, Silvester? Der ist arbeiten. Der war arbeiten. Sonst wäre ich auch gar nicht weggegangen vielleicht und so. Und naja. Wie erklärst du dir das denn, dass es dazu gekommen ist überhaupt? Bist du nicht so glücklich in deiner Ehe? Ich würde sagen, eigentlich glücklich schon, ne? Aber ich denke mal, vielleicht war im Hinterstübchen auch mit dem Gedanken, ne? Mit Kindern und so. Ach so, dass du es sogar darauf angelegt hast. Ich sag mal nicht drauf angelegt. Gut, es war Alkohol im Spiel. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht verhütet, ne? Also du hast schon einen großen Kinderwunsch. Ja. Schon seit einiger Zeit. Seit einiger Zeit, genau. Ich meine, das wäre natürlich auch eine Erklärung für diese Leichtsinnigkeit, ne? Ja. Ist natürlich alles eine sehr abgefahrene Situation jetzt. Und wärst du denn bereit sogar, die Ehe dafür jetzt... Also im Nachhinein, dass du die Ehe dafür aufs Spiel gesetzt hast und die Beziehung zu deinem Mann? Also praktisch, dass ich jetzt das alles aufs Spiel setze, ne? Ja, doch. Für die Nacht habe ich also praktisch alles aufs Spiel gesetzt, ne? Ja, ich meine, Frage wäre jetzt so, wenn du das jetzt so im Nachhinein beurteilen sollst, war es das denn wert? Nee. Nee. Aber du hast einen, aber dein Kinderwunsch erfüllt sich jetzt, ne? Den du so lange hattest. Ja, aber ich denke mal, was setze ich alles aufs Spiel, ne? Mhm. Also meine Ehe. Mhm. Martina, du musst ihm das sagen, Mensch. Du musst es ihm morgen sagen. Du musst es ihm in den nächsten Tagen sagen. Vielleicht gibt es ja... Ich habe einen ähnlichen Fall hier in meiner Sendung gehabt. Da hat mir... da hat allerdings der Mann angerufen. Und der erzählte von einer ähnlichen Geschichte, ja, die vor 20 Jahren, über 20 Jahren passiert ist. Und er erzählte mir, dass er seiner Frau verziehen hat und er das Kind akzeptiert und angenommen hat und geliebt hat wie sein eigenes. Ja. Also diese Hoffnung besteht ja nun auch noch immer. Vielleicht, ne? Vielleicht. Ich würde es hoffen. Ja. Ich würde es echt hoffen. Aber du musst jetzt raus mit der Sprache. Ja. Stell dir mal vor, der erfährt das irgendwie durch Zufall. Irgendwie. Kann ja sein. Ja. Finde ich noch schlimmer, als wenn du jetzt es ihm wirklich dann Auge in Auge sagst. Mhm. Hm? Nur im Endeffekt, wenn ich ihm das jetzt sage, und er reagiert nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Dann sage ich mir mal, im Endeffekt, dann sitze ich mit dem Kind alleine da. So wird es sein, ja. Ja. Mhm. Aber das hast du verschuldet. Ja, das stimmt. Das hast du verschuldet und ja, dann musst du da auch durch. Ja, stimmt. So kompliziert es dann auch ist. Ja. Hm. Martina, ja, setz dich mit deinem Mann zusammen. Vielleicht könnt ihr die Situation retten. Vielleicht reagiert er toll. Ja. Das wäre ein großer Liebesbeweis seinerseits. Ich werde es ihm sagen. Viel Glück. Ja, danke. Alles Gute dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Maren. Und Maren ist 20 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Hallo, Maren. Erstmal ein Riesenkompliment an dich. Sendung finde ich klasse. Ich versuche seit einem halben Jahr durchzukommen. Habe auch einen Brief an dich geschrieben und jetzt bin ich ganz happy, dass es endlich geklappt hat. Ja, jetzt haben wir uns, wir beiden. Ja, wunderschön. Zu dem Thema, ich lebe mit einer Lüge. Ja, also ist jetzt vielleicht nicht so krass wie meine Vorgängerin, aber es geht halt darum, im Grunde genommen geht es mir ziemlich elend. Ich mache aber allen vor, dass es mir immer prächtig und wunderbar geht und es wird halt langsam zu viel. Warum geht's dir denn hundeelend? Ja, so richtig kann ich es dir eigentlich nicht sagen. Es ist halt irgendwie, ich meine, ich habe ein kleines Auto, ich habe eine süße Wohnung bei meinen Eltern zu Hause, ich habe einen Freund, aber... sind halt auch irgendwie, ich sehe keinen Sinn irgendwie im Leben. Ich habe keine Ziele mehr. Mein Vater ist Alkoholiker, das macht mich auch ziemlich fertig. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht. Was machst denn du vom Beruf? Ich mache momentan, bin ich Schülerin, gehe auf eine Berufsschule. Schülerin noch. Mhm. Also Berufsschule mit welchem Ziel? Realschulabschluss. Ich habe auch schon Ausbildungsplatz als Kindergärtnerin jetzt. Mhm. Aber ich weiß nicht, es ist halt insofern schwierig, weil ich mache allen vor, mir geht's prächtig. Mhm. Und die denken halt, mir geht's auch gut. Und die kommen dann alle zu mir und heulen. Und weinen sich bei dir aus und denken, da ist eine starke Frau. Ja, richtig. Die sie auffangen kann. Kann sie aber selber nicht. Mhm. Warum spielst du denn nach außen hin dann diese Rolle? Kann ich dir nicht sagen. Ich hab's nie so richtig gelernt, meine Gefühle zu zeigen, weil ich halt auch nicht so richtig jemanden hatte, im Prinzip, und ja. Hast du du hast auch keinen Freund im Moment? Ich habe einen Freund seit 3 Jahren. Mhm. Wir haben uns jetzt vor einer Woche wieder zusammengerafft. Wir haben irgendwie eine Krise durch, weil ich halt auch der Meinung war, er kümmert sich zu wenig um mich. Mhm. Ich stelle halt enorme Ansprüche. Das, was ich in der Kindheit nicht gekriegt habe, das muss er mir jetzt halt irgendwie alles geben. Und ich verstehe das auch, dass ihm das zu viel wird. Mhm. Ja. Ist er denn von deinem quasi Doppelleben, was du führst, ist ihm das so klar? Nee, ich glaube nicht, weil ich mache ihm ja im Grunde auch was vor. Mhm. Es gibt also niemanden, dem du nichts vormachst, bei dem du richtig ehrlich bist, außer jetzt hier bei mir. Nee, gibt's eigentlich niemanden. Gut, manchmal, wenn es dann ganz schlimm wird, dann bricht es halt irgendwann durch, dann kriege ich mal irgendwie einen Heulkrampf oder so. Mhm. Aber im Grunde nicht. War das immer schon so, die letzten Jahre? Ja, ja. Mhm. Ich kann zwar irgendwie... Ich habe einen Bruder, der ist 7 Jahre älter als ich. Mit dem verstehe ich mich prächtig. Mhm. Das ist mein Ein und Alles. Mhm. Und mit dem, ich kann auch mit ihm drüber reden, aber ich mache dann so ein bisschen auf cool und denke, ja, das schaffe ich schon. Und aber im Grunde, ich fahre dann nach Hause und dann bin ich wieder fix und fertig. Ich war auch schon mal im Krankenhaus wegen Suizidversuch. Und Also das ist aber eine richtig ernsthafte Lebenskrise, in der du da steckst oder schon seit einiger Zeit vermutlich steckst. Ja, ich denke manchmal irgendwie... vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht irgendwie so, dass ich schizophren bin oder so, weil es sind wirklich, das ist manchmal so schlimm. Ich gehe in die Schule, bin wunderbar gelaunt, komme nach Hause, habe 2 Stunden für mich und dann geht's rapide bergab. Es ist wahrscheinlich so ein rundum Gefühl der Sinnlosigkeit, ne? Ja, richtig. Total. Weißt du, was wir jetzt machen, Maren? Ja, du unterhältst dich mit meiner Psychologin. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Eine gute Sache. Das ist die Elke. Und vielleicht kommt ihr beide, sofern das auch möglich ist, im Rahmen eines kurzen Gesprächs irgendwie der Sache ein bisschen auf die Spur. Aber sie wird dir einen sicher sehr guten Rat geben können, wie du das in deinem Alltag besser als bewerkstelligen kannst. Alles klar. Ja, du legst auf und die Elke wird dich gleich anrufen. Gut, und ich wollte dir noch sagen, mach weiter so. Ich finde dich wirklich klasse, wie du auf die Leute eingehst. Ich finde das super, ehrlich. Das ist sehr nett von dir. Alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss, Maren. Tschüss. Tschüss. So, wir haben Susanne dran. Susanne, 35 Jahre alt. Ja, hallöchen. Hallo. Hallo, Domian. Grüß dich. Schön mal da bei dir durchzukommen. Ja, und ich bin gerade so irritiert ob deiner Stimme. Ja, ich bin eine Transsexuelle. Ah. Ja, und ich ich lebe schon mehrere Jahre hier in Berlin als als Frau. Und meine Lebenslüge ist jetzt ganz einfach, dass ich wenn ich jetzt zu meinen Eltern runterfahre, dass sie dann ganz einfach noch dann wieder auf meinen Mann. Du bist ein Mann. Also in der Familie bei den Eltern bist du ein Mann. Du lebst in Süddeutschland, also du kommst aus Süddeutschland irgendwo, ja? Nein, ich komme aus Westfalen. Aus Westfalen, ja. Und deine Familie, deine Eltern, die ahnen überhaupt gar nichts. Doch, meine Mutter, die weiß es. Die weiß es? Ja, sie weiß es, sie verdrängt es nur, sie will es nicht wahrhaben. Ja, und und mein Vater, der weiß es überhaupt nicht. Der dürfte es auch gar nicht erfahren. In erster Linie ist er erstmal auch mein Stiefvater. Und nach mir sind in der Ehe von meinem Stiefvater und meiner Mutter sind 3 Kinder geboren worden. Und die 3 Kinder, die sind alle leider im Kindesalter gestorben. Und seine eigenen Kinder musste er leider aufs Friedhof bringen und ein fremdes Kind großziehen. Das alleine war schon sehr schwierig für meinen Vater. Und wenn er jetzt noch erfahren würde, also dass ich jetzt auch noch transsexuell bin, dann wäre die Hölle los in meinem Elternhaus. Wie lange lebst du denn getrennt schon von deinen Eltern? Also ich lebe hier schon über 10 Jahre. Über 10 Jahre. Lebst du denn in Berlin ganz offen oder hast du da auch ganz offen? Was machst du vom Beruf? Ich bin Prostituierte. Du bist Prostituierte? Ja, das dürften meine Eltern auch nicht wissen. Du bist als transsexueller Mensch Prostituierte? Ja. Du bist nicht operiert? Nein. Beschreib dich doch mal, damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann, mit wem ich mich unterhalte. Ja, also ich bin 1,75 groß. Habe eine sehr schöne Oberweite. Das ist ein Implantat, die Brust? Nein, alles rein natürlich. Rein natürlich. Ja. Ich glaube, da sind alle transsexuellen Menschen sehr, sehr stolz drauf, ne, wenn sie zur Frau sich entwickeln. Ja. Und je mehr Oberweite, desto lieber. Desto besser, ja klar. Also Dolly Buster-mäßig wird das alles schon. Also mir persönlich wäre das schon zu viel. Das war ein bisschen krass, ja. Also eine schöne Oberweite. Ja. Die sich durch Hormonbehandlung so ergeben hat dann. Ja. Selbst entwickelt hat. Ja. Ja, und hat eine 40er Konfektionsgröße. Ja, und schönes, etwas länger als die schulterlanges rötliches Haar. Rötliches Haar. Aber du hast deinen Penis noch. Ja. Ja. Und arbeitest als Prostituierte. Ja. Welche Kunden bedienst du? Was sind das für Männer, die zu dir kommen? Das sind hauptsächlich Heterosexuelle. Das sind heterosexuelle Männer und die wissen auch, was sie dann erwartet. Ja. Weil ich gebe Annonce auf, als transsexuelles Modell. Und daher wissen die dann schon, Würdest du denn wirklich sagen, dass das rein heterosexuelle Männer sind? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn du dann mit denen zusammen bist, dass sie sich auch mit deinem Penis beschäftigen. Es sind, sagen wir mal so, heterosexuelle Männer, die, sagen wir mal, Also ich definiere das dann so, die sagen wir mal, so eine leichte bisexuelle Neigung haben. Oder die das ganz einfach mal in irgendeinem Pornoheftchen oder in irgendeinem Pornofilm mal gesehen haben und dann es geil gefunden haben. Und dann irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo sie dann sagen, okay, das muss ich mal ausprobieren, ob das was für mich ist oder nicht. Und dann also es kommen keine Homosexuellen zu dir oder wenig? Nein. Homosexuelle gar nicht. Männer, die wollen ja einen Mann im Bett haben. Naja, hätte ja sein können, dass man und da... Kein Mann, der jetzt aussieht wie eine Frau. Ja. Welche sexuellen Wünsche haben denn dann diese heterosexuellen Kunden oder Freier, sage ich mal, die zu dir kommen? Was sollst du mit denen machen? Was machen die mit dir? Ja, die wollen hauptsächlich dann Französisch, Analverkehr, aktiv oder passiv. Also beides, aktiv und passiv Analverkehr. Also es gibt auch sehr viele Männer, die das ganz einfach mal ausprobieren wollen, wie das ist halt eben wenn die halt eben mal anal befriedigt werden. Ja. Jetzt muss ich dich mal ganz blöd fragen, weil ich das so oft schon gehört habe, dass wenn man solche extremen Hormonbehandlungen über sich hat ergehen lassen, dass dann das primäre männliche Geschlechtsteil sich etwas zurückentwickelt. Ist das bei dir auch so, dass die Hoden schrumpfen, dass der Penis irgendwie kleiner wird? Ja, die Hoden schrumpfen schon, weil ja die durch die Östrogene, durch die weiblichen Hormone wird ja die Samenproduktion ziemlich eingestellt. Dadurch schrumpfen die Hoden. Aber dieses Schrumpfen von dem Penis, das ist der totale Irrtum. Darüber hat mich auch ein Bekannter darüber aufgeklärt, der Medizin studiert hat und. Also der Penis bleibt, wie er ist. Aber auch nur dann, wenn man da unten Gefühle zulässt. Lässt du da Gefühle zu? Ja, ich lasse Gefühle zu. Weil wir haben viele transsexuelle Menschen schon gesagt, dass sie, also wenn sie noch Männer sind, in einem männlichen Körper leben, dass sie überhaupt gar kein Verhältnis zu ihrem Geschlechtsteil haben. Das ist bei dir dann offensichtlich anders. Ja, ich habe es durch meinen Bekannten habe ich gelernt, es zu akzeptieren oder quasi zu tolerieren. Ich bezeichne meinen Penis auch quasi als einen überlangen Kitzler. Ja, so kann man sich dann auch hindrehen, ne? Irgendwie. Ja. Ja, es ist aber auch so, dass du durchaus zu einer ganz normalen Erektion fähig bist. Ja. Klar, ne? Du musst deine Kunden dann ja auch so bedienen. Okay, viele wollen dann auch, dass ich auch abspritze oder sonst was, aber ich sage dann immer, ich weiß nicht, ob ich auch zum Orgasmus komme, weil der Mensch ist ja keine Maschine. Man kann ja nicht aufs Knöpfchen drücken. Aber du empfindest schon für dich, wenn du das möchtest, einen Orgasmus und sexuelle Lust auch mit deinem männlichen Geschlechtsteil. Ja. Das durchaus. Hast du nebenher auch ein privates sexuelles Leben? Ja. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Also ich bin zurzeit leider nicht. Ich bin leider auf der Suche nach einer, sagen wir mal, nach einer weiblichen Beziehung. Ich wollte gerade fragen, das ist jetzt kompliziert, ne? Du bist transsexuell in einem Körper, der sowohl Frau als auch Mann ist. Du bist ja nicht schwul. Genau. Ne? Genau, das ist ja kompliziert. Eigentlich bist du als Frau heterosexuell, ja, ne? Ja, aber ich bezeichne mich nicht als heterosexuell, ich bin eine bisexuelle, transsexuelle. Ja, sehr kompliziert, aber schon nachzuvollziehen, ja. Ja. Aber das ist jetzt aber dann schwierig, doch eine Frau wiederum zu finden, die dann damit zurechtkommt, dass du auch Brüste hast und sehr weiblich bist. Diese Frau muss ja dann auch bisexuelle Elemente haben. Ja, genau. Aber die hast du im Moment nicht oder noch nicht gefunden? Ich hatte mal eine Beziehung gehabt, die ist aber leider dann in die Brüche reingegangen. Mhm. Nun kann ich mir vorstellen, dass es für dich, dass du viele Metamorphosen so in deinem Leben hinter dir hast. Du kommst aus Westfalen, wahrscheinlich sogar aus einer provinziellen Gegend. So knapp 1000 Einwohner. Ja, genau, also das ist wahrscheinlich besonders schwierig. Dann wo jeder jeden kennt und wo der Nachbar schon einen Tag vorher weiß, also was es bei dir zum Mittagessen gibt. Genau, ganz genau. Dann einmal so diesen Selbsterkennungsprozess zu durchleiden, vermutlich. Was bin ich? Wer bin ich? Stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn ich mir das so denke, wie du gelebt hast früher. Ja, also bis zu meinem 24. Lebensjahr habe ich quasi schwul gelebt, in ja nicht in dem Sinne schwul. Mhm. Ja, hatte aber so als Typ damals bis zu meinem 24. Lebensjahr hauptsächlich ja, sexuelle Kontakte zu Männern. Ja, und dann kam es dir, dann wurde es ja, dir klar, dass du eine. Und dann bin ich weggezogen von zu Hause in eine andere Großstadt. Mhm. Und da habe ich dann andere Transvestiten und Transsexuelle kennengelernt und da haben wir dann so eine Selbsthilfegruppe gegründet. Und da kam die Selbsterkenntnis dann auch in diese Richtung bei dir. Ja, und dann haben wir uns mal einen Abend über Hormonbehandlung und so weiter unterhalten und so. Und da habe ich nur ganz still da gesessen und hat so für mich, und da hat es bei mir oben im Gehirn Klick gemacht. Mhm. Und da hat es, ja, und das war's dann, das ist mein Weg. Ja, war dir klar. Kann ich mir vorstellen, dass das der nächste Schritt noch ebenfalls sehr spektakulär so auch ist für dein Leben, dass du dann nach Berlin gehst und dann als transsexuelle Prostituierte arbeitest. War das ein schwerer Schritt, sich da auch für diesen Beruf oder für dieses Milieu zu entscheiden? Nein. Da ich schon immer sehr frei mit meiner Sexualität umgegangen bin und auch sehr großzügig und so weiter alles, war es für mich kein großer Schritt halt in die Prostitution. Wie lange arbeitest du jetzt als Hure, kann man bei dir ja auch sagen? Ich arbeite schon ein paar Jahre. Ja, schon viele Jahre. Ja, es geht. Mhm. Hast du denn darüber nachgedacht oder für dich da wirklich eine endgültige Entscheidung getroffen, ob du dich mal operieren lässt oder möchtest du so bleiben, wie du bist? Nein, ich werde mich später schon noch, wenn ich es geschafft habe, mir finanziell richtig was aufzubauen. Ach so, das ist doch als Ziel hast du das vor Augen. Ja, weil ja ich kann ja nicht, ich werde ja nicht mein Lebtag halt eben oder mit 50 ja noch anschaffen gehen können. Mhm. Bis dahin muss ich mir ja ganz einfach was aufgebaut haben. Also du möchtest jetzt durch das Anschaffen eine ganze Menge Kohle machen, das dann ja, auch... Nee, was heißt die ganze Menge Kohle machen? Ganze Menge Kohle macht man heutzutage nicht mehr. Mhm. Das war vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Aber halt ein bisschen ansparen für die Zeit danach. Ja, man kann ein ganz klein wenig ansparen noch. Es bleibt nicht viel übrig. Nun bist du 35 Jahre alt. Was hast du dir so einen Altersrahmen gesetzt? Bis zu dem Zeitpunkt möchte ich mich operieren lassen? Ja, also sagen wir mal so bis zu meinem 40. Lebensjahr. 40. Lebensjahr. Mhm. Nun waren wir auf dieses ganze Thema gekommen. Ich fand es sehr interessant, mit dir darüber zu reden. Aber über die Überschrift. Dass es eine Lebenslüge gibt und die bezieht sich dann auf deine Familie. Siehst du da überhaupt eine Chance, irgendwann da mal mit ganz offenen Karten zu spielen? Nein. Das heißt, du wirst damit alt werden und deine Eltern vermutlich dann auch. Also ich werde, also besser gesagt, ich werde dieses Geheimnis sogar noch über das Grab von meinen Eltern mit. Nur was geschieht, Susanne, wenn du dich hast mal operieren lassen? Ja, dann werde ich halt eben auch noch dann, wenn ich dann zu meinen Eltern runterfahre, dann mir ganz einfach einen Anzug anziehen müssen und... Aber wie geht das denn heute schon? Du hast Brüste, du hast lange Haare. Wie gibst du dich denn da als Mann? Es gibt auch Männer mit langen Haaren. Ja, aber gut, wo bleiben deine Brüste, wenn du da zu deinen Eltern fährst? Da habe ich ein sehr gutes Mittel aufgetan. Einmal gibt es für Frauen gibt es ja diese Gymnastikanzüge. Mhm. Ne, diese die so aussehen wie so ein Badeanzug nur mit Ärmel und so ein Gymnastikanzug eine Nummer kleiner gekauft drückt ganz schön den Busen weg. Ne, oder also das heißt, du kannst das irgendwie kaschieren, finde ja, ich. Ja, kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, oder da ich mich auch in die SM-Szene in der SM-Szene verkehre und auch jetzt eine Latex-Fetischistin bin. Mhm. Achso, schnürst du dich richtig fest ein? Nee, da gibt es so, für Herren gibt es da so Latex-Hemden. Mhm. Die sehr eng sind. Ja, die sehr eng sind, die so Hausfrauen sind. Aber ich meine, das ist ja schon eine Tortur, ne, der du dich dann unterziehst, wenn du zu deinen Eltern fährst. Ja. Sehr schlimm, sehr traurig. Wie oft fährst du da hin? Naja, so ein, zweimal im Jahr. Mhm. Und das wird sich nicht ändern? Nein. Ich lebe mit einer Lüge. Und ich musste jetzt sogar dieses Jahr meine Eltern hierher einladen, weil es schon Stress gab mit meinem Stiefvater, wie gesagt, weil er ja hier mal hier nach Berlin hin wollte, mal gucken, wie ich lebe und wie ich wohne. Und jetzt muss ich auch schon meine ganze Wohnung stellen. Ja, Susanne, andererseits denke ich, du bist verdammt nochmal 35 Jahre alt. Wieso versteckst du dich denn da so? Wieso knallst du denen nicht die Wahrheit vor den Kopf und sagst hier so bin ich? Das mache ich erstmal zum Schutz von meiner Mutter. Mein Vater ist ein totaler Dorfmacho. Ich bin so nach dem Motto, hier, ich habe das Haus gebaut und ich habe... Also Rücksicht auf deine Mutter machst du was? Weil, wie gesagt, meine Mutter, die hat ihren ersten Nervenzusammenbruch mit mir, wurde mit mir war in den Umständen, dadurch bin ich auch so leicht nervös und so weiter alles. Susanne, ich fand das sehr interessant, mit dir zu reden. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn du dein Leben da jetzt so in diesen Bahnen führst und sagst, ich mache das Rücksicht auf meine Mutter nicht. Dennoch ist es natürlich eine Belastung, die dann zeitlebens auch anhalten wird. Ich wünsche dir für dein Leben alles Gute. Ich wünsche dir, dass du deine Pläne verwirklichen kannst bis zu deinem 40. Lebensjahr. Ja, ich will es hoffen. Und dass du nach der Zeit als Prostituierte auch gut wieder irgendwo jobmäßig unterkommst. Ja, nee, dann, ich will ja deswegen ansparen, weil ich mich dann ganz einfach selbstständig machen will. Ich wünsche dir dazu viel Glück. Mhm. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss zusammen. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, tschüss. Ja, ciao. 1.31 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 33 und 5 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht, ich lebe mit einer Lüge. Wer von euch sagt das über sein Leben? Wer von euch lebt mit einer Lüge? Kann vielleicht sogar ganz gut damit leben? Soll es ja auch geben. Oder leidet sogar sehr darunter? Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, meine übliche Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Ich begrüße ganz herzlich Klaus und der ist 34. Ja, hallo. Hallo Klaus. Schönen Morgen. Schönen guten Morgen. Mit welcher Lüge lebst du? Mit welcher Lüge lebe ich? Ich habe vor circa einem Dreivierteljahr über meine Telefonleine jemanden kennengelernt. Mhm. Wir haben sehr lang, sehr viel und sehr intensiv gesprochen. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich daraus meine Beziehung entwickeln könnte, was dann allerdings passiert ist. Mhm. Man hat dann auch Sachen erzählt, dass man mal verheiratet war und man eigentlich immer noch verheiratet ist. Das heißt, du warst verheiratet und ich warst... Ich bin immer noch verheiratet. Ich bin immer noch verheiratet, sie war verheiratet, sie ist mittlerweile geschieden. Ja, und ich habe das eigentlich dann nie gerade gerückt und jetzt leben wir zusammen seit Januar. Und du bist aber immer noch verheiratet? Und ich bin immer noch verheiratet. Du lebst mit dieser Frau, die du über die Telefongeschichte kennengelernt hast, zusammen. Ja. Und wo ist deine Ehefrau? Das weiß ich nicht. Wie, das weiß ich nicht? Ich weiß nicht, wo meine Frau ist. Das ist ja auch mein großes Problem. Als wir damals im Ausland gelebt haben, haben wir gesagt, wir gehen zurück nach Deutschland. Mhm. Ich habe in Deutschland alles klar gemacht, habe eine Wohnung gesucht, habe einen Job gesucht. Die Wohnung drüben im Ausland musste noch aufgelöst werden. Mhm. Das wollte sie dann erledigen. Ja. Waren eigentlich auch nur noch ein paar Sachen zu erledigen, die erledigt werden mussten. Ja, ich war in Deutschland, habe gewartet, dann war sie einmal zu Besuch, dann hat sie gesagt, das Wochenende fährt sie nochmal runter, sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Mhm. Ja, und dann war es das und nie wieder gehört und nie wieder gesehen. Ach. Ja, nicht? Ach. Ja, das ist doch völlig, völlig verrückt. Ja, ist völlig verrückt, ja, und das ist auch mein Problem. Sonst hätte ich, wenn ich wüsste, wo sie sich vielleicht aufhält, mich schon hätte... Wie lange hast du sie denn nichts mehr von ihr gehört? Also ich habe von ihr jetzt seit 2 Jahren nichts mehr gehört. Es sind alle Kontakte abgerissen. Es komplett. Gibt kein Lebenszeichen. Komplett. Du hast geforscht und hast Freunde angeschrieben. Ich habe mit ihren Eltern telefoniert. Ich habe Bekannte gefragt. Die haben sie auch zwischenzeitlich mal gesehen. Aber sie wissen nicht, wo sie definitiv wohnt und wo sie sich rumtreibt. Machst du dir Sorgen, dass vielleicht ein Verbrechen... Heute nicht mehr. Warum nicht mehr? Weil ich sag mir mehr, wer sich so verabschiedet, weil ein Verbrechen kann nicht passiert sein, man hat sie ja in der Zwischenzeit gesehen und man weiß halt nicht, oder ich weiß nicht, wo sie nun definitiv sich aufhält. Ich weiß, sie ist noch in der Stadt, das weiß ich. Das weißt du? Ja, nur das ist eine 2-Millionen-Stadt. Welche Stadt ist das? Das ist Wien. Wien, mhm. Ja, mhm. Und du sagst gerade, wer sich so verabschiedet, wie hat sie sich denn verabschiedet? Ja, ohne irgendetwas zu sagen. Na gut, aber das wäre ja eben ein Indiz dafür, dass vielleicht ein Verbrechen vorgefallen wäre. Nein, weil man hat sie ja in der Zwischenzeit schon gesehen. Ich habe meine Kontakte nach Wien ja nicht abgebrochen. Mhm. Ich habe 10 Jahre drüben gelebt. Mhm. Ich habe also viele Freunde, viele Bekannte drüben, auch noch ehemalige Arbeitskollegen, die meine Frau auch kennen. Wie war denn eure Beziehung überhaupt? Naja, wie ist eine Beziehung? Sie ist mal gut, mal schlecht. Wir haben Höhen und Tiefen durchgemacht. Wir haben uns gezofft. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich eine sehr gute Beziehung miteinander geführt. Und wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren 4 Jahre verheiratet. 4 Jahre. Mhm. Dennoch ist es eine Art und Weise, die, wenn kein Verbrechen vorliegt, davon bist du überzeugt, dich doch eigentlich sehr verletzen müsste. Sie hat mich auch am Anfang sehr verletzt. Mhm. Und ich habe auch oft nächtelang dagelegen und überlegt, warum, wieso, weshalb. Genau, grübelt man dann nicht endlos? Was ist davor? Ja, man grübelt nächtelang. Nur irgendwann hörst du dann mal auf zu grübeln und sagst dir, warum eigentlich? Weil du ruinierst dein Leben. Du kannst dich auf nichts mehr konzentrieren. Denkst du denn heute über diese Frau, über deine Frau? Wie denke ich? Ich sag mir mal, wenn es ein anderer Mann gewesen wäre oder sei es auch, dass sie mit mir nicht mehr auskommt oder warum auch immer. Mhm. Ich sag mir mal, ein ehrliches Wort, sage ich jetzt so leicht, da ich mit einer Lüge lebe, wäre alles doch viel leichter gewesen. Mhm. Dann hätte ich gesagt, okay, dann lass uns das Ganze fair und sauber über die Bühne bringen. Jetzt sage mir bitte, warum lebst du mit einer Lüge? Du hast doch dieser neuen Partnerin gesagt, dass du verheiratet bist. Nein, ich habe gesagt, ich bin geschieden. Gerade hast du mir gesagt, ihr hättet euch gesagt, man ist verheiratet. Nein. Wir haben also uns über die Telefonleine kennengelernt. Mhm. Wir haben also gesprochen. Ich hätte ja nie gedacht, dass sich daraus meine Beziehung entwickelt. Mhm. Also aber das ist ja nun so ein merkwürdiger Fall, den du da schilderst. Warum hast du denn da nicht die Wahrheit gesagt? Als die Beziehung dann war, da war es zu spät. Mhm. Da war es zu spät, da wollte ich sie auch irgendwo nicht verletzen. Das ist, aber ist es heute dafür? Im Nachhinein sage ich mir, okay, als wir uns das erste Mal getroffen haben oder nach einer Weile, als wir telefoniert haben, hätte ich sagen können, okay, ich bin noch verheiratet. Ich will dir mal sagen, Klaus, ich finde das heute noch nicht zu spät, das zu sagen. Und ich finde es auch nicht so sehr schlimm. Also wenn ich mich in die Rolle deiner Freundin versetze, würde ich ein bisschen würde ich denken, na, warum hat er mir das denn nicht gleich gesagt? Das ist doch nicht so dramatisch. Du weißt nicht, mit was sie vorher verheiratet war. Das ist das Problem. Also ich kenne das Background von ihrer vorherigen Ehe. Also sie ist belogen und betrogen worden. Sie ist belogen und betrogen worden und hat also jahrelang für seine Fehler bezahlen müssen. Mhm. Aber kommen da nicht 1000 Fragen, wenn du sagst, ich bin geschieden, dass sie dich fragt, wie war denn das und wie war die Scheidung? Sicher. Es kommt eine Lüge zur anderen. Das heißt, du hast ein ganzes Lügengerüst aufgebaut. Ja, genau so ist es. Ne? Mhm. Und irgendwo, ich meine, es ist keine Lüge, wo ich sage jetzt, okay, ich würde dich mit verletzen. Ich habe dich persönlich verletzt. Mhm. Ich habe nur halt in der Beziehung nicht so die Wahrheit gesagt, wie ich sie hätte sagen sollen. Im Prinzip hättest du sofort machen sollen, das wäre okay gewesen. Richtig, ne? Ja, so sehe ich das heute auch. Mhm. Nur heute habe ich halt das Problem, wie gesagt, sie ist, wir sind zusammengezogen. Bist du ja fest entschlossen, das so weiter durchzuziehen? Nein, nein. Ich bin ja schon an einer Lösung am Suchen. Ich weiß jetzt nicht, Anfang der Woche hat sie mir gesagt, also sie ist schwanger, das ist jetzt auch noch dazugekommen, also sie ist jetzt in der sechsten Woche schwanger. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was tue ich, also versuche Klaus, ich alle heimlich durchzuziehen, jetzt irgendwie einen Anwalt zu finden, dass ich mich halt in Abwesenheit scheiden lasse, aber das weiß ich alles nicht, wie das funktioniert, da muss ich mich halt auch erst erkundigen. Mhm. Also ich finde ja, egal was deine Freundin da durchgemacht hat mit ihrem vorherigen Partner, dass dieses eigentlich müsste sie oder müsste man aushalten, wenn du jetzt die Wahrheit ihr sagst. Und das ist ja auch ein Vertrauensbeweis, wenn du ihr das vielleicht auch genauso eingehend erklärst oder noch eingehender erzählst, wie du es mir erzählt hast. Da muss sie doch Verständnis für haben. Ja, ich hoffe. Ich finde, das ist keine schlimme Verletzung, die du ihr zugefügt hast. Das ist einfach blöd gelaufen, ne? Kann man ja so sagen. Das ist blöd gelaufen, ja. Und du hast dich jetzt weiter immer mit mir verstrickt, so kann man das doch auch erklären. Und dir würde doch wahrscheinlich ein riesen Stein vom Herzen fallen. Ich würde zumindest ruhiger schlafen. Ja, genau. Und eure Beziehung sicherlich, wenn sie das dann alles mal so richtig verstanden hat, auch aufwerten und noch enger aneinander bringen. Na, dann werde ich es heute Abend noch versuchen. Ja. Lieber Klaus, ich wünsche dir viel Glück dazu. Dafür. Okay, ich wünsche dir auch noch viel Glück für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Michael, 29 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ja. Ja, erstmal vorab, deine Sendung finde ich spitze schon mal. Ne? Danke. Ist auch erstmal, dass ich probiert habe und sofort durchgekommen. Mann, sag das nicht all den Leuten, die 2 Jahre versuchen durchzukommen. Passiert aber manchmal. Okay, zum Thema. Und zwar, mein Thema ist eigentlich, ich habe eine Frau kennengelernt vor 4 Wochen. Mhm. Also ich war jahrelang in einer festen Beziehung, ist dann gescheitert. Und jetzt habe ich eine Frau kennengelernt, und zwar, das ist eine Prostituierte. Und ich traue mich, das eigentlich keinem zu sagen. Ne, das heißt, ich möchte aber auch ehrlich gesagt, dass das keiner erfährt. Was hast du jetzt kennengelernt? Du hast dich in die verliebt. Ich habe mich in die verliebt und... Seid ihr denn ein Paar oder ist das so einseitig? Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht einseitig. Also wir sind mehr oder weniger ein Paar. Also von meiner Seite aus, weil ich in einer jahrelangen festen Beziehung war, habe ich gesagt, ich möchte keine ganz feste Bindung haben. Ne? Nur, das ist auf jeden Fall beidseitig. Und ich bin auch nicht irgendwie naiv oder so, dass ich sagen könnte, ich habe mich da jetzt in Star oder in Prostituierte verliebt oder was auch immer. Das kommt schon von ihr aus auch und das merke ich auch ganz doll. Wie hast du sie denn kennengelernt? Ja, und zwar muss ich dabei sagen, normalerweise gehe ich überhaupt nicht in Puff, da stehe ich auch überhaupt nicht drauf. Mhm. Und an dem Abend war das nur so, da hatte ich wirklich zu viel getrunken und meine Kollegen sind dann alle schon nach Hause gegangen und ich hatte auch noch was genommen, sage ich dazu. Und irgendwie kam ich auf die Idee, weil ich war gerade in der Nähe, ich denke, komm, gehst du einfach mal durch. Ja, und da stand sie vor mir und nicht so sehr die Prostituierte, so hat mich so interessiert, sondern der Mensch. Ne? Weil, dennoch auch, hast du mit ihr auch Sex gehabt? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht gehabt? Nee. Wie habt ihr euch dann unterhalten, ihr beiden? Das kam so. Ich wusste auch gar nicht, was ich überhaupt so wollte und so. Dann sind wir nach oben gegangen. Ich habe auch ganz normal bezahlt und so. Und dann kamen wir ins Gespräch und hat sich dann so ergeben. Und im Laufe des Gesprächs hatte ich dann auf den Sex überhaupt kein Interesse mehr. Und hat es denn bei ihr auch gleich gefunkt? Sagen wir mal so, vielleicht gefunkt nicht unbedingt, weil ich schätze dazu, macht sie den Job schon zu lange. Ich wollte mir sagen, ich habe von vielen Prostituierten schon gehört, dass die sagen, dass dieses eigentlich tabu ist, ne? Sich in einen Kunden zu verlieben. Genau. Und ehrlich gesagt, ich habe da, also bei mir hat es auch nicht eingeschlagen wie der Blitz oder so, sondern war ein nettes Mädchen, gefiel mir und so. Und ich muss aber auch dazu sagen, sie kommt nicht aus Deutschland, sie kommt aus Afrika, ist eine Farbige und wir haben uns nur auf Englisch unterhalten. Und na gut, ich war zu betrunken, sag ich mal so. Ich meine, ich wusste genau, was ich tat, doch immer das Jahr. Wie bist du denn dann wieder an sie herangekommen? Ja, und dann irgendwann sagte sie doch, komm, Zeit ist um und sowas. Und sagte ich, wie sieht's aus, ich möchte dich gern wiedersehen und so. Und sie sagte, ja, können wir machen, habe ich auch nicht geglaubt und so. Und sie hat mir auch nicht geglaubt und sie sagte mir aber, bist ein netter Junge und so. Und da habe ich gesagt, wann können wir uns wiedersehen? Und sagte sie, 2 Tage später, Sonntagabends, wenn sie fertig ist, sollte ich sie abholen. Ehrlich? Ja. Und ich sagte, pass auf, ich komme, aber ich sage nicht, um Sex zu haben, um zu bezahlen. Ich sage, ich führe dich aus nach in der Stadt oder so und Ja, und so ist es dann auch gekommen. So ist es dann gekommen. Und das geht jetzt wie viele Wochen? Das geht jetzt seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen. Wie oft seht ihr euch denn? Habt ihr euch jetzt pro Woche so ungefähr gesehen? Sagen wir mal so, wenn es nach ihr ginge, könnten wir uns jeden Tag sehen. Also sie fragt jeden Tag, ob ich vorbeikomme. Da ich beruflich aber auch viel zu tun habe und wie gesagt noch gar keine ganz so feste Beziehung möchte, sehen wir uns, ich sag mal, 2-3 Mal die Woche. Habt ihr denn jetzt mittlerweile mal miteinander geschlafen? Ja, einmal. Einmal. Du sagst das mit so einem Zögern. Ja, bei mir ist das der Hintergrund, das hat nichts damit zu tun, was sie arbeitet, sondern wirklich, weil ich jahrelang in einer festen Beziehung war und irgendwie, im Moment ist mir noch nicht so ganz, also mein Kopf ist noch nicht ganz so frei. Mhm. Oder ist es vielleicht doch die Vorstellung, dass sie den ganzen Tag über, weiß ich, mit 20 Männern schon geschlafen hat? Nee, komischerweise, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie in so einer ähnlichen Situation, aber muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich absolut gar kein Problem mit. Ne? Ich habe für das auch... Sehr löblich. Ne? Finde ich gut, also, ja, klar. Weil, wir haben uns ja unter diesen Umständen auch kennengelernt. Ja. Und jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, das weiß niemand. Ja. Deshalb, ich lebe mit einer Lüge. Und du hast, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gerade auch gesagt, ich möchte auch nicht, dass es jemand weiß. Ja. Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Also ich habe da so, weil es ist immer so eine verruchte Geschichte, sag ich mal so. Ne? Na, aber du musst doch, wenn du jetzt dich für diese Frau interessierst, dann musst du doch auch zu der Frau stehen und sie nicht vor deinen Freunden und deiner Welt verstecken. Zu der Frau selber stehe ich hundertprozentig. Offensichtlich nicht vor deinen Freunden. Also zu der Frau, als Frau an für sich, da stehe ich auf jeden Fall. Ist mir schon klar, aber... Nur zu dem Job eben. Ja gut, aber das ist ja nun nicht trennbar im Moment. Gut, ich muss aber auch dabei sagen, sie hat das nur für eine bestimmte Zeit vor und das das ist nicht ihr Lebensjob. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die kann dir, wer weiß, was erzählen. Mhm. Nur, ich habe wirklich das Gefühl, dass die ehrlich ist. Mhm. Ja, hast du dich denn schon mal mit dieser Frau, mit deiner Freundin, nennen wir sie mal so, schon mal bei deinen Leuten gezeigt? Nee, dazu ist es eigentlich noch zu frisch, weil sie hat auch sehr, sehr wenig Zeit. Also wenn wir uns gesehen haben, dann war das wirklich nur stundenweise und dann sind wir auch zu mir gefahren oder so. Wie soll es weitergehen? Ja, das ist was, das weiß ich selber noch nicht. Ne? Also du bist interessiert an der Frau? Das auf jeden Fall. Du magst sie, du schätzt sie das und hättest gerne einen weiteren, enger werdenden Kontakt mit ihr. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. Nur sie sagt zu mir, dass sie im September oder zumindest im Herbst aufhören würde, dann hätte sie so viel Geld verdient, um die Schule, die sie besuchen wollte, irgendwie sich finanzieren zu können. So wie ich dich kenne, wirst du das jetzt bis dahin geheim halten und dann wirst du sie präsentieren. Sagen wir mal so, die Frau würde ich auf keinen Fall geheim halten, weil da habe ich kein Problem mit. Ja, ist klar. Und die sieht auch nicht irgendwie so aus, wenn man auf die Straße geht, dass jeder sich umdreht und sagt, das ist eine Prostituierte oder so. Also die läuft ja privat ganz normal rum, ne? Und nur eben so. Also Micha, ich finde, es ist keine Schande, als Prostituierte zu arbeiten. Nein. Und ich finde, wenn du musst es ja nicht rumposaunen überall bei dir, aber dass deine vielleicht die engsten und besten Freunde, die finde ich, sollten da auch schon eingeweiht werden. Das wäre eine nette Geste der Frau gegenüber und auch eine nette Geste deinen Freunden gegenüber. Gut, dabei muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es ihr dann unbedingt so recht wäre. Gut, das musst du mit ihr natürlich abstimmen. Ja, das ist ganz klar. Sie muss es entscheiden. Also bei meinen Freunden hätte ich da eigentlich noch nicht mal so die Probleme. Er sieht schon bei meiner Familie aus, obwohl ich eine sehr tolerante Familie habe. Also man hat mit jedem wirklich super Verhältnis, kann mit jedem über alles sprechen. Ne? Nun lass die Sache sich erstmal ein bisschen weiterentwickeln. Es sind mal gerade erst 4 Wochen. Ne? Ja. Und guck mal auch, welche Stellung sie dazu bezieht und wie sie sich weiter so gibt dir gegenüber. Ja. Und letztendlich wünsche ich für euch und eure Liebe wünsche ich viel Glück und alles Gute. Ja, okay. Michael, toll, toll, toll. Ich bedanke mich. Tschüss. Gut, tschüss. Sandra, 21 Jahre alt. Hi. Hi. Ich lebe mit einer Lüge. Ja, ich lebe auch mit einer Lüge. Ich nicht, aber du offensichtlich jetzt. Ja, und zwar habe ich seit 13 Monaten eine Tochter. Ja. Und meine Familie und Freunde leben in dem Glauben, dass der Vater tot ist. Wie kommt das? Was hast du denen erzählt? Dass er tot ist. Ja, das ist mir klar. Was hast du denen erzählt? Warum ist er tot? Er hat einen Unfall oder was ist da geschehen? Als ich im 5. Monat schwanger war, hat er mich verlassen. Das ist jetzt die Geschichte, die du denen erzählst? Nee, die ist wahr. Also im 5. Monat hat er mich wirklich verlassen. Mhm. Aber warum, das heißt, deswegen, er ist zurück in seine Heimat gegangen. Der kommt von Portugal. Mhm. Und ich habe mir schon damals nicht getraut, meinen Eltern zu sagen, dass es ein Ausländer ist. Mhm. Und die wissen das auch nicht, dass ich mit dem zusammen war. Mhm. Ja, und dann denen zu sagen, dass ich ein Kind von einem Ausländer habe, habe ich nicht gemacht. Sagst du lieber, der Mann ist tot. Ja. Ist aber ein schwaches Bild von dir. Finde ich ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Was hast du denn über diesen Menschen erzählt? Du hast doch nicht gesagt, dass es ein Ausländer war und der ist nur tot, sondern du hast irgendeinen anderen Mann vorgeschoben, oder wie? Nee, die wussten ja auch nicht, dass ich mit einem Ausländer zusammen war. Die wussten von dem überhaupt nicht. Ja, meine Frage ist ja jetzt, was für eine Geschichte präsentierst du deinen Eltern? Um welchen Mann handelt es sich denn, der da gestorben ist? Meine Eltern, die wussten zwar, dass ich einen Freund habe, mhm, aber die haben den nie gesehen. Mhm. Nie. Ich habe gesagt, der ist deutsch und der ist auf Arbeit, der hat einen Arbeitsunfall. Und ach so. Mh. Also du hast dir richtig eine Geschichte ausgedacht? Sogar eine Unfallgeschichte, eine Todesgeschichte? Hm. Und den so präsentiert? Ja. Wie ist dir denn da zumute bei? Oder bei gewesen? Na, nicht gut, aber... Haben die dich nicht auch durchlöchert mit Fragen? Haben die nicht gesagt, mein Gott, Mädchen, es ist der Freund gestorben, das ist auch ganz schlimm und wo ist er beerdigt und gibt es Angehörige, da gibt es auch ganz viele Dinge zu bedenken. Ja, sie haben auch gefragt, ich habe dann einfach immer nur gesagt, ich will nicht drüber reden, ich bin noch nicht so weit, ich will nicht. Und die glauben das alle? Nehme ich mal an, auf jeden Fall hat mich noch nie wieder jemand drauf angesprochen. Mm-hmm. 21 Jahre bist du. Und du bist nicht Frau genug, zu einer Liebesaffäre mit einem Mann aus Portugal zu stehen. Nee, weil ich dann Angst habe, dass meine Eltern nicht mehr mit mir reden. Na und? Dann reden sie eben nicht mehr mit dir. Was ist denn das für eine Art? Das sind doch aber meine Eltern. Ja, aber wenn die Eltern, aber du bist doch auch die Tochter deiner Eltern. Was ist denn das für eine Haltung, wenn die Eltern so drauf sind? Gibt es noch Kontakt zu diesem Mann? Nein. Gar nichts. Weiß der das eigentlich, dass er Vater geworden ist? Ja. Das weiß er? Das weiß er. Aber er kümmert sich nicht drum? Nee. Ist ihm ziemlich wurscht. Spricht nur auch nicht für diesen Mann, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Jetzt hast du dich ja auch in eine richtige Lügengeschichte sehr, sehr rein verstrickt, ne? Ja. Aus der du wahrscheinlich im Moment gar keine Idee hast, rauszukommen, ne? Nee. Willst du überhaupt da rauskommen? Naja, ja, weil es lebt sich ziemlich beschissen mit schlechten Gewissen. Mhm. Mhm. Wissen das deine Freundinnen oder engeren Freunde auch alle nicht? Hast du denen das allen auch so erzählt? Ja. Gibt es niemanden, der die Wahrheit weiß? Nee, niemanden. Aber das schlechte Gewissen... Das plagt. Und die Gedanken plagen dich schon, dass du dich auch hast dann angesprochen gefühlt hier bei meinem Thema. Ich lebe mit einer Lüge. Ja. Mhm. Also ich finde, Sandra, dass du da die Wahrheit sagen solltest. Ich finde das. Das musst du auch ausfechten. Was machst du? Lebst du bei deinen Eltern noch? Nee. Du hast deinen eigenen Haushalt, deine eigene Wohnung? Ja. Mhm. Schon lange. Mhm. Mhm. Bist du finanziell von deinen Eltern abhängig? Nee. Nee. Ich finde, dass du die Wahrheit sagen musst. Unbedingt. Und dann stehe ich alleine da. Das bleibt erstmal abzuwarten. Mein Gott nochmal, was ist denn das für ein Denken? Nur weil dieser Mann aus Portugal kommt, verstoßen deine Eltern dich? Ja, die haben nun mal zu Ausländern nicht so eine tolerante Haltung, wie man es haben sollte. Aber so eine idiotische Haltung darf man nicht unterstützen. Und du unterstützt das jetzt durch dein Lügengebäude. Finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es wirklich nicht in Ordnung. Generell jetzt einmal mal so, weil man gegen dieses Denken etwas tun muss, aber ich finde es für dich persönlich auch nicht gut. Weil du fühlst dich auch nicht wohl dabei. Und es macht dich ja auch klein, dass du dich damit so einer Lüge belastest. Hast du doch gar nicht nötig, Mensch. Sei doch eine junge, selbstbewusste Frau und sagst, Sandra, das bin ich nun mal so und so ist es gelaufen und akzeptiert mich bitte, ich bin trotzdem eure Tochter und ich liebe euch, liebt mich auch. Und wenn ihr mich deshalb nicht liebt, dann seid ihr scheiß Eltern, auf Deutsch gesagt. Ist meine Meinung. Ja, und dann habe ich aber Angst, ganz alleine dazustehen, ohne jemanden. Also ich glaube erstmal, ich habe ja immer noch Hoffnung in die Liebe der Eltern und in das in die Herzensverbindung zwischen Eltern und Kindern, dass sich das dann auch wieder eindrängt, vielleicht nach einem großen Gewitter am Anfang. Und es werden bestimmt weiter irgendwelche Leute zu dir stehen, Sandra. Das gibt's doch nicht, dass deine besten Freunde oder Freundinnen auch deshalb von dir Abstand nehmen. Das glaube ich nicht. Das will ich auch nicht glauben. Ja, meine Freunde vielleicht nicht, aber meine Familie. Ich finde, das musst du riskieren. Fechte es durch. Und ich könnte fast, ich hoffe für dich und ich glaube auch fest daran, dass es nicht katastrophal ausgeht. Vielleicht am Anfang. Am Anfang wird es vielleicht sehr, sehr dramatisch werden. Das beste Verhältnis habe ich ja nun auch nicht gerade zu meinen Eltern. Ich bin nun mal nicht Lieblingskind. Na, wenn du nicht mal so ein tolles Verhältnis hast, dann sehe ich überhaupt gar kein Problem darin. Naja, ich hänge aber an meinen Eltern. Sandra, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Sonst reden wir jetzt im Kreis. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde, du lass dir noch ein bisschen Zeit, du musst es ja nicht heute und morgen machen. Aber ich finde, du müsstest es tun. Allgemein müsstest du es tun und für dich selbst auch. Sieh mal zu. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sandra. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Jasmin und Jasmin ist 21. Hallo, Domian. Jasmin, ja. Hallo. Und zwar habe ich ein Thema wegen Jungfrau. Ich komme aus Türkei. Ja. Und ich bin keine Jungfrau mehr. Ich muss meinen Eltern ständig anlügen, dass ich noch Jungfrau bin. Und ich kann meinen Freund nicht heiraten. Du kannst deinen Freund nicht heiraten? Nee. Weil du keine Jungfrau... Wie? Weil du keine Jungfrau mehr bist. Nee. Ich habe ja mit denen schon geschlafen. Ach, du hast mit dem Freund geschlafen schon? Ja. Ist der Freund auch aus der Türkei? Ja, der kommt aus der Türkei, aber der hat andere Religion. Und daher können wir nicht jetzt heiraten. Achso, das liegt jetzt daran, weil er aus einer anderen religiösen Ecke kommt. Ja, genau. Deshalb. Und meine Eltern wollen mich jetzt heiraten. Dieses Jahr. Sie wollen dich verheiraten? Ja. Mit jemand anderem? Ja. Der kommt aus Türkei. Kennst du den? Nee, ich kenne den nicht. Ach, wie nett. Das ist bei uns so. Ja, ich weiß, das finde ich schlimm genug. Ja. Du bist ganz verzweifelt. Ja. Das kann wohl jeder nachvollziehen, dass du verzweifelt bist. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also, da sind ja ganz viele Sachen. Du bist nicht mehr Jungfrau. Das ist schon eine Katastrophe wahrscheinlich. Ja. Dann hast du einen... Eine Schande. Dann hast du einen Freund, der ist aus einer anderen Religionsgemeinschaft. Ja. Wissen deine Eltern von diesem Freund? Nee, die wissen das nicht. Das heißt, dann musst du auch mit, auch das musst du verheimlichen und... Ja. Und ich muss eigentlich alles, ich mache das seit 4 Jahren jetzt durch. Seit 4 Jahren, du bist ja. 21. Und du lebst in deiner Familie noch? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Und jetzt sollst du auch noch verheiratet werden mit jemandem, den du überhaupt nicht kennst? Ja. Hast du irgendwelche Informationen über diesen Mann, diesen Jungen? Nee, der kommt jetzt aus Türkei. Nee, auch nicht. Dass ich ihn heiraten, dass er herkommt. Und wann soll diese Hochzeit stattfinden? Das ist noch nicht sicher, wann. Ich wollte mich jetzt im Sommer nach Türkei. Wir gehen zusammen mit meinen Eltern dahin. Dann halt, dass ich den Typ da kennenlerne irgendwie. Ich weiß nicht, wie das jetzt abgeht mit denen. Aber dir muss das Wasser doch auch bis zum Hals stehen. Ja, und ich kann auch jetzt nicht sagen, nein, ich will nicht. Was willst du denn, was willst du machen, Jasmin? Ich weiß nicht mehr, ich bin total verzweifelt. Meinen Freund kann ich jetzt auch nicht mehr heiraten. Und du kannst doch nicht einen Mann heiraten, einen, den du überhaupt nicht kennst und überhaupt nicht liebst. Ich würde ihn heiraten, aber das geht nicht, weil ich kein Jungfrau mehr bin. Du würdest ihn heiraten, um deinen Eltern einen Gefallen zu tun? Ja, würde ich gerne wirklich machen, aber das geht nicht. Also ich jetzt mit ihm heirate, und wenn ich jetzt kein Jungfrau mehr bin. Was passiert denn dann, wenn das rauskommt? Oh, das gibt Kraft, total Ärger. Dann kommt das, dass ich in der Art so eine Schlampe wäre. Ich kann es gar nicht erklären, das ist schlimm. Aber du musst doch jetzt irgendeine Idee haben, wie du dich weiter verhalten wirst demnächst. Ach, Domian, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also ich kann mit diesen Traditionen überhaupt nichts anfangen. Ich finde sie menschenverachtend und frauenverachtend. Ja. Und ich kann dir natürlich jetzt keinen schlauen Rat geben. Du bist in so einer verstrickten Situation. Ich kann dir nur sagen, versuche dein Leben zu leben. Es geht um dich, Jasmin. Noch ein Problem. Ich liebe meinen jetzigen Freund auch nicht. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja, Das können wir jetzt nicht vertiefen, Jasmin. Meine Sendung ist gleich zu Ende. Ich wünsche dir, was immer du auch machst, nur das Allerbeste. Okay? Ja. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. In der Technik Annette Bastian. Wir sind morgen wieder da mit einem freien Talkradio und auch einer Talkradio-Show. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.